Leute aus der Zwischenwelt hatten wir da nicht was vorgestellt. Jetzt ist es zu spät, sie schlagen einfach durch die Wand. Ich möchte wirklich keine Ängste schüren, doch sie kennen die Tapetentür. Das gewährt den Zugang bis ins hinterste Gewand. Die Hosen bunt dazu, die Haare kraus, sind sie wirklich mehr als seltsam aus. Sie tragen die Kleidung nach der alten Tradition. Und sie betteln nicht um Unterkunft, nein, sie zählen noch zur alten Zunft. Mit Acht!